Ihr seid rücksichtslos, arrogant, blöd und hart. Und die Film-Actors Guild sind Pussys. Und Kim Jong-il ist ein Arschloch. Pussys mögen Harte nicht, weil Pussys von Harten gefickt werden. Aber die Harten ficken auch Arschlöcher. Arschlöcher, die auf alles scheißen wollen. Pussys glauben vielleicht, sie können auf ihre Weise mit Arschlöchern umgehen. Aber das Einzige, was ein Arschloch ficken kann, ist ein Harter. Mit Eiern. Das Problem mit den Harten ist, dass sie manchmal einfach zu viel ficken. Oder ficken, wenn es unangebracht ist. Ja, Gary, ja. Und nur eine Pussy kann ihm das klar machen. Aber manchmal sind Pussys so voller Scheiße, dass sie selbst zu Arschlöchern werden. Denn Pussys sind nur 2 Finger breit vom Arschloch entfernt. Ich weiß nicht sehr viel über diese total verrückte Welt. Aber eins weiß ich genau. Wenn ihr uns dieses Arschloch nicht ficken lasst, werden unsere Harten und unsere Pussys komplett vollgeschissen sein. Komplett vollgeschissen sein. Und die Filmmaker Skills sind Pussys. Ihr seid wirklich so verrückt. Den Pussys. We'll be right back.

thing from over here. If you could get me out over there, then maybe we could talk or something. But, you know, in order to do that, you got to say my name three times. What's your name? Well, I can't tell you. Why not? Well, you know why? Because if I tell you, you tell your friends are calling me on the horn all the time. I got to show up in shopping centers for openings and sign autographs and shit like that. And it makes my life a hell. It was you, wasn't it? What, me? The snake. No, it wasn't. You kept in your imagination. Just say it. No. I'll talk to Barbara. No, you'll be the Barbara. Just say it. Just say it. I want to about this place. Come closer, closer, and listen to me. It hurts, but I have to talk about it. Listen. Excuse me, Mr. Carpenter. May I speak with you for a moment? I run a clinic for the state. And we're looking for a few candidates, not unlike your wife, Mr. Carpenter. Either she dies in that bed, and you pay $10,000 a day for the privilege of watching her choke and suffocate in her own blood and vomit, or you let me save her. Hello, and welcome to United States National Science Foundation, facility number 31. We are very glad you have chosen to be a part of this study. Over the next 3 to 5 days, you'll be quarantined to this one facility. Thank you.